Nachdem der Taschenspieler, Falschmünzer, Dieb und Mörder begraben war, brachen wir zum Schaumfall auf, wo sich der letzte Akt des Dramas abspielen sollte. Ob der General mit seinen UT-Bundesgenossen schon eingetroffen war? Der General Douglas, alias Dan Etters? Er wusste, dass wir hinter ihm her waren. Wahrscheinlich würde er also an den unwahrscheinlichsten Stellen Fallen für uns eingerichtet haben. Aber es geschah absolut gar nichts. Ungehindert langten wir bei dem Wasserfall an. Dann allerdings fanden wir den einzigen Zugang hinauf zum Teufelskopf gesperrt. Dort lagerten die UTs, um uns abzufangen. Der General war nicht bei ihnen. Dafür aber sahen wir jemand anderen. Nämlich, richtig geraten, liebe Freunde, unseren Old Shorehand. Warum hatte er nur nicht abwarten können und war allein losgezogen? Ich war in diesem Augenblick nicht gut, auf ihn zu sprechen. Winnetou verstand mich sofort und alles lief programmmäßig ab. Anschleichen, Überraschungsangriff mitten in die Gruppe hinein, dem Häuptling schwarzer Hund die Faust an den Schädel geschlagen und so weiter, kurz und gut. Old Shorehand hatte seine Freiheit wieder. Wir stellten keine Fragen an ihn, er nicht an uns. Kolma Pushi, die ihr nun auch als Tahua Bender kennt, gelang es dann, den UTs klarzumachen, dass es für sie besser wäre, sich von dem General loszusagen, wenn sie nicht für seine Verbrechen ebenfalls bestraft werden wollten. Häuptling Schwarzer Hund zog sich ganz geschickt aus der Affäre. Wir haben gelobt, seine Brüder zu sein. Darauf habe ich das Kalumet der Freundschaft mit ihm geraucht. Es ist darum verboten, seine Feinde zu sein. Wenn wir aber nicht da sind, können wir ihn auch nicht schützen. Wir werden also diesen Platz räumen. Der General ist zum Teufelskopf hinaufgeritten. Ihr könnt ihn hier empfangen, wenn er morgen zurückkommt. Und niemand kann euch daran hindern, mit ihm zu machen, was euch beliebt. Ich habe gesprochen. Hau! Tatsächlich zogen die Indianer ab. Am nächsten Tag warteten wir aber vergeblich auf die Rückkehr des Generals. Es blieb uns nichts anderes übrig. Wir mussten uns selbst am Teufelskopf überzeugen, ob der Gesuchte sich da herumtrieb. Der Weg dorthin war ziemlich schwierig. Es ging immer zwischen engen Felswänden oder an Abgründen entlang. Kolma Pushi ritt voran, um uns sicher zu führen. An einer geeigneten Stelle blieben unsere Gefährten Shorehand, Dick und Pitt, Tresco und sieben Bären zurück. Wir anderen drei genügten, den General zu stellen. Nach etwa 2 Stunden war es dann soweit. Um eine Biegung herum kam uns ein Reiter entgegen. Der General. Voller Entsetzen schrie er auf. Hölle und Teufel! Ist das ein Spuk? Ich bin es wirklich, Etters! Tahua Bender! Old Shatterhand und Winnetou! Aber ihr habt mich noch nicht! Inna! Er kommt nicht weit! Nicht im Galopp! Inna! Nun begann eine halsbrecherische Jagd, das mir jetzt noch graust, wenn ich daran denke. Bald ging es zu Pferd, nicht mehr weiter. Zu Fuß hetzten wir hinter dem Fliehenden her, den ich ja unbedingt lebend fangen wollte. Kolma Pushi und Winnetou umgingen in rasender Eile einen Engpass und so bekamen wir den General zwischen uns. Triumphierend rief mir Kolma Pushi zu. Hier hinauf ist er. Das dort oben ist der Teufelskopf. Es gibt kein Zurück mehr für ihn. Denn etwas ist unser... Niemals! Nie! Kehrt um! Etwas ist abgestürzt! Mit größter Hast ging es wieder hinunter. Wir sprangen auf die Pferde und jagten zurück. Bald sahen wir unsere Gefährten. Sie standen bei einem Haufen herabgestürzter Felsblöcke. Der größte von ihnen wog sicher 40 bis 50 Zentner. Und darunter lag halb begraben Dan Etters, der General. Zwar erlangte er noch einmal kurz das Bewusstsein zurück, aber zu helfen war ihm nicht mehr. Mit einem schrecklichen Fluch auf den Lippen starb er. Da wies Kolmar Puschi plötzlich auf ein Stück Felswand hin. Hier, seht, das ist genau der Ort, an dem mein Bruder begraben liegt. Und man kann noch lesen, was ich damals eingezeichnet habe. An dieser Stelle wurde der Padre Ditterico von J.B. aus Rache ermordet. J.B., also John Bender oder Dan Etters. Ja. Ja, und darunter seht ihr die Sonne mit meiner Unterschrift. E.B. E.B.? Das ist mein christlicher Name, Emily Bender. Hier hat man mich damals festgebunden und hier verlor ich im Kampf mit Etters meinen Trauring. Einen Trauring? Ist es vielleicht der hier, Mrs. Bender? Ja, hier steht es eingraviert. E.B. Uff, ich habe meinen Ring wieder. Wo habt ihr ihn her, Mr. Shatterhand? Etters hat ihn in Helmers Home am Rande des Llano Estacado unter einem Baum liegen lassen und... Und durch eine wunderbare Fügung des Himmels kam er zu mir zurück. Meine lieben Freunde, könnt ihr euch vorstellen, wie es uns damals zumute war, als sich die Geheimnisse um Old Shorehand so eins nach dem anderen auflösten? Am meisten überrascht war allerdings Mr. Shorehand selbst, als ich ihm endlich sagen konnte, was ich alles schon wusste. Ohne jeden Erfolg war seine störrische Jagd auf eigene Faust geblieben. Und hier war er nun am Ziel seiner Wünsche angelangt. Er fand seine Mutter, Taua Emily Bender, wieder, seinen Bruder Apanatschka, Fred Bender. Und dort lag der Mann, den er so lange vergeblich gesucht hatte, Dan Etters, General Douglas. Er war der irdischen Vergeltung entgangen. Aber an seinem Grabe fand sich eine glückliche Familie wieder zusammen. Wäre ich von Anfang an offen gegen euch gewesen, Mr. Shatterhand, so hätte ich mich schon im Llano Estacado auf die richtige Fährte setzen können. Ich danke euch für eure Nachsicht. Nun ja, mein lieber Shatterhand. Meine Aufgabe ist beendet. Mein Sohn, du hast oft dein Leben gewagt, um die Ehre unseres Namens wiederherzustellen. Winnetou versichert euch, dass nie ein Makel an dem Namen von Padre Ditterico und den Seinen haftete. Der Wawa Derrick lebt in der Erinnerung aller roten Männer fort. Mein lieber Bruder Leo, erinnerst du dich an unseren Messerkampf? Und ob ich mich daran erinnere, Apanatschka. Um ein Haar hätten wir uns damals gegenseitig umgebracht. Leo, was sagst du da? Erzähl mir davon. Nicht jetzt, Mutter, und nicht hier. Recht so. Wir wollen diesen Ort verlassen, wenn's euch recht ist. Bin ganz deiner Meinung, Langer. Und dann müssen wir auch daran denken, unser Geld in die richtigen Hände abzuliefern. Ja, die Tante wird sich über die Goldstücke freuen, Dicker. Über die Schecks und die Wertpapiere etwa nicht? Wieso? Die sind doch... Hier! Ich hab sie natürlich dem General abgenommen. Was? Du hast... In der Hölle braucht ihr kein Geld mehr. Vielleicht kommt er aber doch in den Himmel. Bleibt sich gleich, das Geld gehört uns. Nein, der Tante... Lange! Du trittst mir wieder auf den Nerv. Was bleibt noch zu erzählen, liebe Freunde? Das Leben ging weiter. Den einen führte es dahin, den anderen dorthin. Taua Emily Bender, ihre beiden Söhne Leo und Fred und Tok Bela, ihre Schwester, blieben von nun an zusammen. Der Wahnsinn Tibovetis ging in eine stille Schwermut über, die ihr aber immerhin erlaubte, wieder an allen Ereignissen Anteil zu nehmen. Auch der Detektiv Tresco hatte mit dem Tode des Generals seine Aufgabe beendet und ging in den Osten zurück. Der Häuptling Siebenbären kehrte zu seinem Stammheim und blieb Winnetou und mir stets ein guter Freund. Tja, und ich zog mit meinem Blutsbruder Winnetou neuen Taten entgegen. Sollte mich freuen, euch vielleicht später wieder einmal davon erzählen zu können. Lebt wohl!